Tugend der Jugend. Alle Welt redet von der Tugend der Jugend. Man fragt besorgniserregend, weltbewegt, gespannte Lage. Wie Helmut Schmidt schon sagte, fürchtet euch nicht. Die deutsche Mark ist immer hart gewesen und sie wird es auch bleiben. Und die deutsche Wertarbeit, die echte deutsche Wertarbeit, steht im Ausland nach wie vor hoch im Kurs. Deswegen sage ich euch, Opfer müssen verzichten können. Opfer müssen verzichten können!